Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Geld oder Leben. In meinem Beruf habe ich es ab und zu mit Vätern zu tun, die Probleme mit ihrer Tochter haben. Umgekehrt kommt es eher selten vor, weil sich Töchter in der Regel nicht sehr für das Leben ihrer Väter interessieren. Bei Frau Marti war das anders. Sie saß in meinem Büro und hatte vor, ihren Vater beschatten zu lassen. Es muss ganz diskret geschehen. Ich möchte nicht, dass mein Vater etwas bemerkt. Und weshalb soll ich ihren Vater beschatten? Belästigt er kleine Kinder oder singt er auf öffentlichen Plätzen? Schlimmer. Er überfällt Banken. Oder mordet und meuchelt er grausam? Viel schlimmer, er verschenkt Geld. Was kein Verbrechen ist. Ich rede hier nicht von ein paar Franken, die er an Bettler verteilt. Er verschenkt Banknoten, meist 200 Franken, wahllos. Ach, und Sie befürchten, dass Sie deswegen eines Tages nichts erben werden? Mein Vater hat sich in den 90er Jahren in einer marode Kleinfirma eingekauft und sie wieder in Schwung gebracht. Vor 2 Jahren hat er seine Anteile für über 2 Millionen Franken verkauft. Nicht schlecht. Weshalb geben Sie ihm nicht meine Adresse? Ich hätte nichts dagegen, wenn er 5-mal täglich mit einer Banknote im Gepäck vorbeischauen würde. Er hat schon Zehntausende von Franken verschenkt. Ein Bekannter von mir hat ihn beobachtet. Was genau soll ich tun? Ihn lediglich beschatten oder ihn daran hindern, Geld zu verschenken? Letzteres geht nicht, solange er geistig gesund ist. Ein Schweizer, der Geld verschenkt, kann geistig nicht gesund sein. Da könnte was dran sein. Ich möchte, dass Sie Beweise sammeln. Nur ein paar Tage. Machen Sie Fotos. Soll ich auch mit Ihrem Vater reden? Ganz diskret. Vielleicht erläutert er mir ja, weshalb er unbedingt sein Geld loswerden möchte. Versuchen Sie es. Die Fotos dürften kaum als Beweismaterial dienen, wenn Sie ihn entmündigen möchten. Mein linker großer Zeh juckt und der macht das nur, wenn mich meine Klientinnen anlügen. Also gut, ich möchte nicht, dass meinem Vater etwas zustößt. Wird er bedroht? Nein, aber der Bekannte, der mich auf sein Verhalten aufmerksam gemacht hat, bot mir an, ihn zu entführen und Lösegeld zu fordern. Und weshalb bot er Ihnen das an? Ich brauche dringend Geld, aber doch nicht so, da melde ich lieber Privatkonkurs an. Sie könnten Ihren Vater um ein Darlehen bitten. Das verbietet mir mein Stolz. Und mein Stolz verbietet es mir umsonst. Für hübsche Klientinnen zu arbeiten. Es gibt 2 Dinge, die Sie für mich tun können. Meinen Vater davon abzuhalten, weiterhin sinnlos Geld zu verschenken. Und meinen Bekannten davon abzuhalten, meinen Vater zu entführen. Ja, das sind 2 Aufträge. Soll ich Ihnen einen Rabatt gewähren? Diese Kette hat mir vor Jahren ein Verehrer geschenkt. Sie ist mindestens 3000 Franken wert. Wenn Sie den Auftrag übernehmen, gehört die Kette Ihnen. Ich wusste nicht so recht, was ich von der Frau und der Kette halten sollte. Beide waren hübsch anzusehen, doch in Zeiten der plastischen Chirurgie und der Fälschungen aus China war darauf kein Verlass mehr. Trotzdem nahm ich den Fall an. Sie gab mir die Namen und Adressen der beiden Hauptbeteiligten sowie ein paar Straßennamen, in denen ihr Vater Geld verteilt hatte. Ich machte mich umgehend auf den Weg. In einer wenig belebten Straße traf ich auf einen Mann, der offenbar auf einen weiteren Zahltag wartete. Waren Sie gestern auch hier? Unglaublich. Ich hoffe nur, dass es sich nicht herumspricht. Ob er wieder zur gleichen Zeit kommt? Wen meinen Sie? Den Mann, der Geld verschenkt? Ach, dass es so etwas noch gibt. Unglaublich. Hat mir einfach 400 Franken in die Hand gedrückt. Ohne Kommentar. Ich glaube fast... Es war ihm sogar peinlich. Vielleicht hat er sich ihrer erbarmt. Ihre Jacke sieht noch älter aus als meine Hose. Also ich bin zwar arm dran, aber ich komme immer irgendwie über die Runden. Hat er nur Sie beschenkt oder auch noch andere Passanten? Ja, also ich habe sonst niemand gesehen. Er ging ziemlich rasch, blieb stehen, murmelte etwas. Ja, und dann steckte er mir das Geld zu. Er murmelte etwas? Ja, hat mich nicht glücklich gemacht. Das war alles. Ich war so verblüfft, dass ich nur das Geld anstarrte und da war er auch schon wieder weg. Es wäre zu schön, wenn er noch einmal kommen würde. Er sagte, dass wir nicht zu nahe beieinander stehen sollten, deshalb wechselte er die Straßenseite. Es war saumäßig kalt. Nur wenige Passanten gingen eilig durch die Straße, aber keiner hatte Geldscheine in der Hand. Es verging über eine Stunde, bis jemand erschien, der den Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in helle Aufregung versetzte. Doch dieser jemand kam schnurstracks auf mich zu. Hat mir kein Glück gebracht. Sie verschenken Geld, weil es Ihnen kein Glück gebracht hat. Wie? Sie haben mir gerade Geld zugesteckt. Ja und? Ist das verboten? Nee. Rufen Sie die Polizei. Sie sollen mich verhaften. Nur zu, nur zu. Ach, Sie möchten, dass man Sie aus dem Verkehr zieht? Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Das kann ich gerne tun. Ich bin Ihnen auch gerne dabei behilflich, Ihr Geld loszuwerden. Ach, Sie verstehen nicht, um was es mir geht. Sie sind einer dieser Menschen, für die Geld einen Wert hat. Das ist krank. Sehr krank. Er ging kopfschüttelnd weiter. Langsam verstand ich, weshalb sich meine Klientin Sorgen um die geistige Gesundheit ihres Vaters machte. Ich folgte ihm eine Weile, doch er erwies sich als flink und schon bald verlor ich ihn aus den Augen. Ich fuhr mit dem Bus zur Adresse des Mannes, der angeblich eine Entführung plante. Er war damit beschäftigt, einen Hof zu wischen. Privatdetektiv? Seit wann kann sich die Reihe so etwas leisten? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich wollte ihr nur einen Gefallen tun. Wenn sie zu blöd ist, das zu begreifen, dann kann ich ihr auch nicht helfen. Sie wollten ihr den Gefallen tun, ihren Vater zu entführen. Es war nur so eine Idee. Wenn er Geld verschenkt, dann könnte er es ja auch an seine Tochter verschenken. Das will sie aber nicht. Weil sie nicht eingestehen will, dass sie nicht auf ihren eigenen Beinen stehen kann. Entführung gehört in die Kategorie der Schwerverbrechen. Ab und zu muss man etwas riskieren im Leben. Und wie oft haben Sie schon etwas riskiert? Und wie viele Jahre dafür abgesessen? Ach, bis jetzt kam ich mit Bewährung weg. Das könnte sich leicht ändern. Sie wollen mir drohen? Ich möchte, dass Sie sich von Frau Marti und Ihrem Vater fernhalten. Das kostet Sie aber was. Moment. Hier. Mehr ist mir die Sache nicht wert. Immerhin. Aber jetzt mal ernsthaft. Eine Entführung ist nichts für mich. Da muss man zu viele Dinge berücksichtigen. Ich mag lieber die einfachen Sachen. Rein, Geld her, raus und weg. Er wischte weiter und ich fuhr wieder zurück und machte mich auf die Suche nach dem Vater meiner Klientin. 2 Stunden später erhielt ich einen Anruf. Eine weitere halbe Stunde später traf ich meine Klientin vor einem Krankenhaus. Weshalb konnten Sie das nicht verhindern? Er hat mich abgeschüttelt. Ich dachte, es sei wichtiger, den möglichen Entführer von seiner Idee abzubringen. Und jetzt liegt mein Vater verletzt in der Notaufnahme. Was genau ist geschehen? Er wurde angeschossen in der Nähe eines Bahnhofs gefunden. Ah. Und wie steht es um seine Gesundheit? Er ist außer Lebensgefahr. Ich verstehe das alles nicht. Glauben Sie, dass er überfallen wurde? Das ist gut möglich. Wer mit Geld um sich wirft, zieht die bösen Buben an. Wenn ich nur wüsste, was mit ihm los ist. Wir sind uns so fremd. Sie sollten mit ihm reden. Er redet nicht mit mir. Aus Prinzip oder weil etwas vorgefallen ist? Ich habe ihn vor ein paar Jahren bestohlen. Nicht übel. Im Fernsehen sollte man alle Väter vor solchen Töchtern warnen. Ich war nicht gut drauf damals, aber das ist schon lange her. Wenn er mir nur verzeihen könnte. Ich wusste noch immer nicht, woran ich mit ihr war. Dass sich aber der Fall in eine Richtung entwickelt hatte, bei der ich der Polizei wieder einmal behilflich sein konnte, hielt mich nichts mehr davon ab, weiterhin für meine Klientin tätig zu sein. Am nächsten Morgen fuhr ich noch einmal zu dem Mann, der Entführungspläne hegte. Er war noch immer damit beschäftigt, den Innenhof zu säubern. Da es über Nacht geschneit hatte, war er diesmal mit einer Schneeschaufel bewaffnet. Das ist ehrliche Arbeit. Schlecht bezahlt, ohne soziales Ansehen und man ist Wind und Wetter ausgesetzt. Da ist es doch ganz normal, dass man sich Gedanken macht, wie man sein Leben optimieren könnte. Zum Beispiel, indem man auf einen Mann schießt, der bündelweise Bargeld auf sich trägt. Ja, weshalb schießen? Die meisten Menschen geben ihr Geld freiwillig, wenn man sie böse anschaut. Was Sie zweifellos getestet haben, ne? Ich bin kein Verbrecher, aber auch kein Unschuldslamm. Herr Marti liegt verletzt im Spital. Na und? Ich habe nichts damit zu tun. Vielleicht wollten Sie ihn entführen und er wehrte sich zu sehr. Entführungen sind nichts für mich. Davon kriegt man das Stockholm-Syndrom. Das habe ich gelesen. Sie haben seiner Tochter die Entführung angeboten und kurze Zeit später wird auf ihn geschossen. In meinem Beruf lernt man, dass es solche Zufälle nicht gibt. Vielleicht hat sich die Tochter durch mich inspirieren lassen. Das bezweifle ich. Sie haben ein Auge auf sie geworfen, nicht wahr? Sieht gut aus, ist aber kratzbürstig und kann nicht mit Geld umgehen. Ich habe sie gewarnt. Trotz dieser Warnung traf ich meine Klientin im Spital. Ihr Vater hatte die Nacht gut überstanden und war ansprechbar. Was dazu führte, dass er gleich mit den neuesten Befragungsmethoden der Polizei konfrontiert wurde. Welche Farbe haben Ihre Schuhe? Meine Schuhe? Ihre Schuhe. Schwarz? Ich trage nur schwarze Schuhe. Das ist interessant. Nein, das ist normal. Die meisten Männer tragen schwarze Schuhe. Höchst interessant. Aber was hat das mit dem Überfall zu tun? Mischen Sie sich nicht ein! Ich versuche, das Opfer anhand unscheinbarer und schmerzloser Details an den Ort des Verbrechens zu führen. Herr Marti, ja. Regnete oder schneite es, als man auf Sie schoss? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr an das, was geschehen ist. Aber Sie erinnern sich daran, dass Sie schwarze Schuhe trugen? Ja, weil ich immer schwarze Schuhe trage. Das ist interessant. Das sagten Sie bereits. Machen Sie meine Fragen nervös? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Man hat mir gesagt, dass auf mich geschossen wurde. Mehr weiß ich nicht. Strengen Sie sich an. Das Wetter. Sonne. Regen. Schnee. Was spielt das für eine Rolle? Sie trugen mehrere tausend Franken auf sich. Ein Raubüberfall kann ausgeschlossen werden. Gab es keine Zeugen? Jemand muss doch die Polizei verständigt haben. Eine Frau. Sie behauptet, dass Herr Marti von einem Hund erschossen wurde. Von einem Hund? Sie ist als Hundehasserin bekannt. Leider gibt es sonst keine Zeugen. Und gesehen hat die Frau auch nichts. Nur den Schuss gehört und dann gesehen, wie Herr Marti zusammensackte. Ich erinnere mich an nichts mehr. Auch nicht an das, was du zuvor gemacht hast? Doch. Ich war essen. Und Sie haben Geld verteilt. Auf der Straße. Sie haben auf der Straße gebettelt? Er hat Geld verschenkt, nicht erbettelt. Geld verschenken auf der Straße ist illegal. Das führt zu Massenandrang, Panik und Tod. Darüber möchte ich nicht sprechen. Und warum nicht? Erklär es uns, damit wir es verstehen. Du wirst das nie verstehen. Meine Tochter hat mich bestohlen. Das ist Jahre her. Ich hatte gehofft, dass aus dir etwas wird. Familienstreitigkeiten können Sie nachher im privaten Rahmen austragen. Zuerst aber geht es darum, den oder die Täter ausfindig zu machen. Haben Sie Feinde, Herr Marti? Wer hat das nicht? Wir benötigen eine Liste mit Namen und Adressen. Ich habe keine Lust, irgendwelche Listen zu schreiben. Und jetzt möchte ich schlafen. Hast du keine Angst, dass man es nochmal versucht? Es gibt jemand, der dich töten möchte. Ich möchte meine Ruhe haben. Das ist typisch, Maloney. Dieser Mann leidet unter posttraumatischen Störungen. Sein Unterbewusstsein hat den Überfall verdrängt und sein Bewusstsein versucht, uns zu verdrängen. Damit dies nicht geschehen kann, muss er Tag und Nacht konfrontiert werden. Da wir aber für solche Zwecke keine Überstunden machen dürfen, werden wir zwei SMEAPs aufstellen. Ist das ein Überwachungsgerät? Nein, das sind Polizistenattrappen. SMEAPs sind saumäßig echt aussehende Polizisten. Sie werden an neuralgischen Punkten in der Stadt aufgestellt und verhindern Gewalttaten. Tatsächlich wurden wenig später zwei Polizeipuppen geliefert, die sich tatsächlich nicht sehr von echten Polizisten unterschieden, außer dass sie ein wenig asiatisch aussahen, was vermutlich mit einem kleinen Schild zusammenhing, auf dem Made in Korea stand. Ich lud meine Klientin zu einem Umtrunk ein. Es gibt nichts Schöneres als eine Tasse Kaffee an einem eisig kalten Tag. Noch schöner sind solche Tage, wenn man sie nicht im Freien verbringen muss. Was halten Sie von der Sache? Ihr Vater lügt. Er lügt? Ja. Er behauptet, dass er sich an nichts erinnern kann. Das bezweifle ich. Aber weshalb sollte er lügen? Vermutlich kennt er die Person, die auf ihn geschossen hat. Entweder will er diese Person schützen oder er will sich an ihr rächen. Und was sollen wir tun? Wenn er das Spital verlässt, sollten wir nicht aus den Augen lassen. Und wenn diese Person im Spital auftaucht und ihr Werk vollenden möchte? Als Angehörige können Sie Tag und Nacht bei Ihrem Vater verbringen. Oh, ich glaube kaum, dass er das zulässt. Wie viel haben Sie ihm damals gestohlen? 5.000. Ich bin damit nach Spanien abgehauen. Nicht schlecht. Sinnloses Geld ausgeben scheint in der Familie vererbt worden zu sein. Mein Vater war nie so. Im Gegenteil. Eher geizig. Was er in den vergangenen Tagen gemacht hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn Männer verrückte Dinge tun, dann meist wegen einer Frau. Ist das bei Ihnen auch so? Ich kann mir keine Verrücktheiten leisten. Ich denke manchmal daran, wieder abzuhauen. Hier habe ich nur Schulden und einen verrückten Vater. Schauen Sie sich auch manchmal diese Auswanderergeschichten im Fernsehen an? Kommen die vor oder nach den Wetterprognosen? Das gibt es nicht. Das ist der Lorenz. Was macht er hier? Tatsächlich irrte in der großen Empfangshalle jener Mann herum, dem ich am Morgen beim Schneeschaufeln zugeschaut hatte. Bevor er sich zum Vater meiner Klientin durchfragen konnte, stellte ich ihn zur Rede. Langsam bekomme ich Verfolgungswahn. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie davon abhalten, unüberlegte Dinge zu tun. Ich will doch bloß mit dem Marty reden. Und weshalb willst du mit meinem Vater reden? Ich möchte für ihn arbeiten, als Bodyguard. Das ist keine gute Idee. Klar ist das eine gute Idee. Auf deinen Vater wurde geschossen und er trägt viel Bargeld mit sich herum. Ich beschütze ihn und er bezahlt mich dafür. Das ist ehrliche Arbeit. Mein Vater will nicht beschützt werden. Lass mich mit ihm reden. Das geht jetzt nicht. Herr Marty steht unter Polizeischutz. Das ist wieder typisch. Der Staat verhindert jegliche Privatinitiative. Das stimmt nicht ganz. Sehen Sie mich an. Ich bin die lebende Privatinitiative. Zwei künstliche Polizisten und ein Privatdetektiv. Mehr braucht es wirklich nicht, um meinen Vater zu überwachen. Ich nickte und der eifrige Lorenz hatte ein Einsehen. Doch nur Stunden später wurde meine Klientin eines Besseren belehrt. Denn mitten in der Nacht verschwand ihr Vater heimlich und spurlos aus dem Krankenhaus. Bei der Polizei rätselte man darüber, weshalb die Polizeiattrappen aus Korea nicht eingriffen. Anhand einer mehrseitigen, kaum brauchbaren Bedienungsanleitung wurde mir erklärt, welch erstaunliche Elektronik sich hinter dem doofen Antlitz der Puppen verbarg. Die bebauten Mikrofone schalten sich ein, wenn eine Bewegung eingemacht wird. Wenn der Schrei laut ist, springt der Alarm und der Polizist färbt rot. Durchdrücken der Funktion wird die Funktion ausgelöst. Und der Polizist hat einen Knopf. Irgendwie klingt das alles nicht logisch, Maloney. Es hört sich an wie ein von Ihnen geschriebenes Protokoll. Die Polizeiattrappen sind mit Sensoren ausgerüstet und diese sollen reagieren, wenn zum Beispiel Kampfgeräusche hörbar sind. Und wenn Marty still und heimlich das Zimmer verlassen hat. Auch dann sollten die Polizeiattrappen Alarm auslösen. Eine Infrarotkamera überprüft, ob Körperwärme vorhanden ist. Hier steht es, Maloney. Bei normaler Temperatur steht der Polizist still. Was ich bestätigen kann. Ist kein Körper vorhanden, blinkt die Funktion, bis die Funktion ausgelöst wird. Mit anderen Worten, die Puppen sind genauso schlau wie echte Polizisten. Es hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet, der den Überfall auf diesen Marty gesehen haben will. Ah. Üble Sache, Maloney. Der Zeuge ist sich ziemlich sicher, dass eine Frau auf Marty geschossen hat. Vielleicht war es eine Frauenattrappe aus Korea. Eine, bei der die Funktion blinkt, wenn der Schuss ausgelöst wird. Elektronik ist faszinierend, Maloney. Aber auch gefährlich. Überwachungskameras werden immer kleiner und Mikrofone immer besser. Ich habe ein Buch gelesen. Über Wanzen und dicke Ranzen. Schon bald wird es auch hier wie in England üblich sein, dass man auf Schritt und Tritt auf Video aufgezeichnet wird. Das würde unsere Arbeit erleichtern, Maloney. Was ist mit den Videoaufnahmen aus dem Krankenhaus? Die werden ausgewertet, sobald uns dafür Stellenprozente bewilligt werden. Sie könnten die beiden Kollegen aus Korea auswerten lassen. Vielleicht rülpst der eine, wenn der andere eine Funktion hat. Machen Sie sich nur über uns lustig, Maloney. Sie können es sich leisten, Jahrzehnte an Innovation spurlos an sich vorbeirauschen zu lassen. Wir aber müssen up-to-date sein. Er begann wieder in der Bedienungsanleitung der elektronischen Kollegen aus Korea zu blättern. Ich machte mich derweil auf den Weg zu meiner Klientin, die in einem Restaurant Gemüse röstete. Ein mühsamer Job und schlecht bezahlt, aber ich muss alles nehmen. Was haben Sie gelernt? Kaufmännisch. Habe aber lange nicht auf dem Job gearbeitet. Habe mal dies, mal das gemacht. Immer mit dem Gedanken an Papas Millionen. Na, natürlich geht einem das durch den Kopf. Aber mein Vater ist noch jung. Sein Vermögen hilft mir wahrscheinlich erst, wenn ich selber Rentnerin bin. Es sei denn, er hat bis dann alles verschenkt. Er hat mich angerufen. Und das sagen Sie mir erst jetzt! Ich weiß nicht, was ich von dem Anruf halten soll. Was genau hat er gesagt? Dass ich mich freikaufen müsse, so wie er es tut. Freikaufen? Er sagte, dass ich erst frei sein werde, wenn ich 5000 Franken verschenke. Den Betrag, den Sie ihm damals gestohlen haben. Ja, aber was hat das mit ihm zu tun? Weshalb verschenkt er Geld? Vielleicht aus dem gleichen Grund. Wie kam Ihr Vater zum Startkapital, um sich in die kleine marode Firma einzukaufen? Keine Ahnung. Er hat gesagt, dass er mich sehen möchte und dass er mir jemand vorstellen möchte. Wenn Sie mich fragen, ist Ihr Vater an irgendeinen religiösen Dummschwätzer geraten. Ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Überlassen Sie das dem ollen Meloni. Ich bin gegen alles immun. Vor allem aber habe ich kein Geld zu verschenken. Ich auch nicht. Sie haben mich bereits ausbezahlt. Ach so, ja, die Kette. Ich glaube nicht, dass sie so viel wert ist, wie ich anfänglich dachte. Keine 2000 oder 3000 Franken? Eher 200. Können Sie mir verzeihen? Ihr Blick traf mich ins Mark, doch ich blieb standhaft. Frauen wie Sie konnten einem Mann wie mir mein einziges echtes Kapital rauben, den Verstand. Deshalb verließ ich die hübsche Dame, nachdem sie mir den Ort nannte, an dem ihr Vater sie gerne getroffen hätte. Es war ein leerstehendes Haus. Sie? Hat meine nichtsnutzige Tochter nicht einmal mehr den Mut, mir gegenüberzutreten? Sie befürchtet, dass Sie den Verstand verloren haben. Das hat er auch. Weshalb haben Sie die Frau festgebunden? Hä? Möchten Sie mit ihr abartige Spiele spielen? Binden Sie mich los, dann erkläre ich Ihnen alles. Nichts da. Du bleibst, wo du bist. Und Sie rühren sich ebenfalls nicht vom Fleck, Herr Privatdetektiv. Es wird Zeit, dass du ein Einsehen hast. Alles. Einsehen nennst du das? Ich soll Geld verschenken, das ich gar nicht mehr besitze. Ich habe ein Vermögen daraus gemacht. Und du hast alles verprasst. Na und? Ich habe es nicht bereut. Entweder Geld oder Leben. Beides geht nicht. Ich musste das einsehen. Ach, das ist doch Blödsinn. Man kann auch reich und glücklich sein. Aber nicht, wenn der Reichtum auf einem Verbrechen baut. Langsam kommen wir der Sache näher. Sie haben vor einigen Jahren ein Verbrechen begangen und möchten jetzt dafür sühnen. Er hat einen Dachschaden. Das ist das Alter. Männer kommen nicht damit klar. Sie werden verrückt oder laufen Marathon. Alice hat damals seine alte Frau betreut. Alleinstehend, schwer krank. Es war einfach, ihr eine Vollmacht aufzuschwatzen. Ich räumte ihre Konten leer. Die Frau starb und der Tierschutzverein wunderte sich darüber, dass das Legat so gering ausfiel. Wir aber hatten je eine 250.000 Franken. Das ist alles längst verjährt. Es ist erst verjährt, wenn wir das Unrecht wieder gut machen. 250.000 Franken, ich werde sie verschenken. Und du solltest das Gleiche tun. Ich habe kein Geld, das habe ich dir schon einmal erklärt. Und als er kein Einsehen hatte, schossen sie auf ihn. Du hast auf mich geschossen? Sie erinnern sich tatsächlich nicht mehr daran. Nein, alles weg, als hätte es nie stattgefunden. Und so soll es auch sein. Binde mich los und dann gehen wir uns betrinken und morgen ist alles vergessen. Das geht nicht. Wir müssen etwas wieder gut machen. Ich könnte Ihnen dabei behilflich sein. Ich verschenke kein Geld an geldgierige Leute. Ganz zufällig muss es geschehen. Nur so kann man Unrecht wieder gut machen. Er ist verrückt geworden. Weshalb hatten Sie heute Ihre Waffe nicht dabei? Ich habe sie verkauft. Ich bin pleite, verstehst du? Wenn du etwas gut machen willst, dann schenk mir das verdammte Geld. Du verstehst es nicht. Es ist ein weiter Weg. Doch am Ende siehst du ein Licht. Was soll das? Machen Sie was! Er wird mich! Ich kickte ihm meinen linken Schuh in die linke Kniekehle, worauf er sofort von der Frau abließ. Er versuchte, sich an etwas festzuhalten, doch es gab nichts und deshalb fiel er hin und knallte mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Diesmal dauerte der Spitalaufenthalt etwas länger. Seine frühere Komplizin wanderte ins Gefängnis und meine Klientin wanderte nach Spanien aus. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten Geld oder Leben.